Die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, die ihren Hauptsitz in Spanien hat, veröffentlichte jüngst einen Beitrag mit dem Titel Die Wurzel des großen nationalen Zusammenschlusses auf ihrer Internet-Homepage Ein Korea Network. Im Beitrag wurde hervorgehoben, Genosse Kim Il-sung habe am 5. Mai 1936 die Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes gebildet und alle anti-japanischen Kräfte zum Kampf für die Befreiung des Vaterlandes kräftiger aufgerüttelt. Genosse Kim Jong-il, der die Idee und Sache von Präsidenten Kim Il-sung fortgesetzt habe, habe für die edle Frucht und zwar die Begeisterung vom 15. Juni gesorgt. Das koreanische Volk werde den Genossen Kim Jong-un hoch verehren und unter dem Banner des großen nationalen Zusammenschlusses sicher die Wiedervereinigung des Vaterlandes verwirklichen, wie es im festen Zusammenschluss um den Präsidenten Kim Il-sung das Vaterland befreit habe.